umsetzt und alles dem Menschen abgibt, и Бог его не посылает, und Gott sendet ihn gar nicht, а он выдает себя за человека, наделенного властью, sondern er gibt sich als ein Mensch aus, der mit der Macht, dem die Macht gegeben ist. Знаете, что происходит? Wisst ihr, was dann geschieht? Когда он молится за больных, ничего не происходит. Wenn er für die Kranken betet, geschieht nichts. Возлагает руки на больного, никто не встает. Er legt die Hände auf den Kranken und keiner steht auf. В конечном итоге в небеса несется не хвала. Im Endeffekt geht in den Himmel nicht der Dank empor. А в конечном итоге происходит, когда имя Божье, оно хулится у язычников. Sondern im Endeffekt geschieht das, dass der Name Gottes verflucht wird bei den Heiden. Я, позвольте, в этой связи приведу очень такой прекрасный пример. Erlaubt es mir bitte, ich möchte in diesem Zusammenhang ein wunderbares Beispiel bringen. Начальствующий епископ нашего белорусского братства. Der vorstehende Bischof unserer Weißrussland oder unserer Bruderschaft in Weißrussland. Виктор Башура. Виктор Башура. Когда он был немножко моложе. Als er noch etwas jünger gewesen ist. Бог его наделил таким благословением. Hat Gott ihm so einen Segen gegeben. Когда собрано собрание было верующих. Wenn das Wenn der Raum oder die Versammlung gefüllt war mit Gläubigen, не один раз, dann hat er nicht einmal, когда склонялись на колени, начинали молиться, wenn sie sich gebeugt haben auf die Knie und gebetet haben, он видит видение, sieht er eine Vision, как голубь садится на плечо одному человеку, wie die Taube sich auf die Schulter des einen Menschen setzt, он подходит и возлагает на него руки, er kommt zu ihm hin und legt die Hände auf ihn, Бог крестит его духом, Gott tauft ihn mit dem Heiligen Geist, голубь садится на плечо другому человеку, die Taube setzt sich auf die Schulter des anderen Menschen, он идет, возлагает руки, er geht hin und legt die Hände auf, Бог крестит его духом святым, Gott tauft ihn mit dem Heiligen Geist, на одном из собраний. Auf einem solcher Versammlungen. Бог крестил Духом Святым абсолютно всех. Hat Gott komplett alle mit dem Heiligen Geist getauft. Кроме одной женщины. Bis auf eine Frau. И видения на нее не было. Und das Gesicht oder die Vision gab es für sie nicht. Но что сделал брат Виктор? Was hat Bruder Victor gemacht? Он подошел, возложил руки. Er kam hin und legte die Hände auf sie. Бог крестил ее Духом Святым. Gott taufte sie mit dem Heiligen Geist. А когда закончилось собрание? Und als die Versammlung beendet war. Эта женщина подошла к Виктору и сказала: Geht diese Frau zu Victor und sagt, то, что ты мне дал, das, was du mir gegeben hast, оно очень неплохо. Das ist gar nicht so schlecht. Но только я еще хочу посещать клуб и пить водку. Aber ich möchte noch den Club besuchen und Wodka trinken. Потому, пожалуйста, забери это обратно. Denn, und deswegen nimm das bitte zurück. Знаете, чем это закончилось? Wisst ihr, womit das beendet wurde? Что у Виктора Ивановича, у Виктора Башуры, dass bei Viktor Bashura больше таким образом дарование не проявлялось. Diese Gabe nicht mehr vollbracht worden ist auf diese Art und Weise. Вы обратите внимание на Иисуса. Schaut bitte auf Jesus. Иисус везде говорил. Jesus hat überall gesagt. Я делаю то, что слышу от Отца. Ich tue das, was ich vom Vater höre. Он нигде не говорил, я могу. Он мог, но не делал. Er hat nirgendwo gesagt, ich kann es tun, obwohl er das konnte, hat das nicht getan. Нам надо понять, человек. Wir müssen verstehen, dass ein это Mensch. Тот, кому дано право услышать и быть посланным. Das ist der, dem das Recht gegeben ist, zu hören und gesandt zu werden. А не тот, кто сам принимает решение, куда пойти, за кого молиться, на кого руки возлагать. Und nicht der, der selbst die Entscheidung trifft, zu wem soll ich gehen, auf wen soll, über wen soll ich beten und die Hände auflegen. Он не ведущий Духа Святого за собой, а он должен быть ведомым Духом Святым. Er ist nicht der Führende vom, er ist nicht der, der den Heiligen Geist führt, sondern der vom Heiligen Geist geführt wird. И потому даю вам власть наступать. Und darum gebe ich euch Macht zu treten. Это не значит, что тебе сейчас предоставлено право карманы всех людей сразу же своей молитвой наполнить деньгами. Das heißt nicht, dass dir das Recht gegeben ist, sofort die Taschen aller Menschen mit deinem Gebet zu füllen. Это не значит, что ты сейчас своей молитвой исцелишь всех больных. Und das heißt nicht, dass du jetzt mit deinem Gebet alle Kranken heilen wirst. Потому что это не в твоей власти. Weil das nicht in deiner Macht liegt. Это тебе не по силам. Das ist nicht nach deiner Kraft. И твоего личного желания на это мало. Und dein persönlicher Wunsch ist hier nicht ausreichend. Но что ты можешь сделать? Was du jedoch tun kannst. Ты можешь готовить свое сердце. Du kannst dein Herz vorbereiten. Освящать душу. Die Seele zu heiligen. Искать Божьего водительства. Die Führung und Leitung Gottes zu suchen. И в один из дней. Und an einem Tag. Бог проговорит к тебе как Анании. Wird Gott zu dir sprechen wie zu Ananias. Встань. Steh auf. Пойди на дорогу, которая прямо. Geh hin auf den Straßen, die gerade heißt. Зайди в такой-то дом, там стоит Павел на коленях. Geh in dieses Haus, dort steht Paulus auf den Knien. Ты возложи руки на него. Lege du deine Hände auf ihn. И я совершу чудо. Und ich werde ein Wunder vollbringen. В Священном Писании вы везде всегда увидите, что инициатива на чудо никогда не исходит от человека. In der Heiligen Schrift werdet ihr sehen, dass die Initiative niemals vom Menschen ausgeht. Потому что сам человек своим желанием чудо никогда не сделает. Weil der Mensch selbst von sich aus niemals ein Wunder tun wird. Это превышает то, на что он способен. Das übersteigt die Möglichkeit, die hat. Но что может человек? Aber was der Mensch tun kann? Он может сердце иметь. Er kann ein Herz haben, которое Бог с небес увидит, welches Gott vom Himmel sehen wird, и скажет, я хочу тебя послать, und sagt, ich möchte dich senden. Я хочу дать тебе поручение. Ich möchte dir eine Aufgabe erteilen. И именно на исполнение этого поручения, und gerade zur Erfüllung dieses Befehls, я тебя наделю властью от меня, werde ich dich mit Macht von mir ausfüllen. А когда поручение закончится, wenn der Befehl oder dieser Auftrag ausgeführt worden власть, ist, данная тебе от меня, dann ist die Macht, die dir von mir gegeben ist, она тебя снова отнимется. Sie wird dir wieder genommen. И вы можете встретиться с многими людьми, которые молились за тех, которые встали или прозрели или и получили исцеление. Und ihr könnt euch oftmals mit den Menschen zusammentreffen, die aufgestanden sind, die vielleicht sehen konnten, die gehen konnten. Я с этими людьми общался. Ich habe Gemeinschaft mit diesen Menschen gehabt. И вы никогда у них не увидите гордости. Und ihr werdet bei ihnen niemals Hochmut sehen oder Stolz. Потому что они говорили все, что было от нас. Denn sie sagten alles, was von uns aus war. Мы просто были способны услышать. Wir waren einfach fähig zu hören. То, что сказал Бог. Das, was Gott gesagt hat. И после этого сказал, что надо сделать. Und der danach sagte, was man tun soll. А когда все было сделано, aber als alles getan власть, ist, она оставила нас. Dann hat die Macht uns verlassen. И мы снова перстни от земли. Und wir sind wieder diese vergänglichen Menschen. Также простываем. Wir werden genauso erkältet. Также температура 39 может быть. Das Fieber bis zu 39 steigt wahrscheinlich auch. Мы такие же люди. Wir sind die gleichen Menschen. Потому наделяю вас властью. Und deswegen gebe ich euch Macht. Это не инициатива человека. Das ist nicht die Initiative des Menschen. Это инициатива всемогущего Бога. Das ist die Initiative des Allmächtigen Gottes. Который иногда на короткий промежуток. Der manchmal für einen kurzen Zeitabschnitt. Бог может наделить человека. Gott dem Menschen die Macht geben kann. Я думаю, вы чувствуете эту разницу. Ich denke, ihr spürt diesen Unterschied. И теперь позвольте мне с вами поделиться еще немножко таким даже неприятным моментом. Und jetzt erlaubt mir bitte mit euch sogar mit einem unangenehmen Momenten zu teilen. Когда из-за кафедры. Als oder wenn von der Kanzel aus. Проповедник раздувает всю такую, что человек все может. Der Prediger herabbläst auf die Menschen, dass er alles tun kann. И он говорит, ты имеешь власть. Und sagt, du hast die Macht. Ты имеешь власть. Du hast die Macht. Бог дал тебе власть. Gott gab dir die Macht. Пользуйся властью. Gebrauche die Macht. Вперед. Nach vorne. Дерзай. Vorwärts. Эти люди. Diese Menschen. Они дерзают. Sie eifern. Пытаются frech. Своей собственной жизни, своей верой решить финансовые вопросы. Sie versuchen mit ihrem Glauben in ihrer Macht die finanziellen Fragen zu klären. Но инициатива исходит только от них. Aber die Initiative ergeht nur von ihnen aus. Бог по этому вопросу просто молчит. Gott schweigt in dieser Frage. И когда люди силятся день. Und wenn die Menschen einen Tag месяц, ankräften, einen Monat vielleicht. А потом год. Und dann einen Monat anstrengen. И ничего не происходит. Und nichts geschieht. То эти люди в своей жизни, в своей душе просто надрываются. Dann werden diese Menschen in ihrer Seele, in ihrem Leben einfach schwach, sprich, sie übernehmen sich. Они теряют вообще в целом твердую почву под ногами. Sie verlieren im Grundsatz das gute Land unter ihren Füßen. Я думаю, что многие из вас слышали такого человека, как Сандей Адоладжа. Ich denke, dass jeder von euch von den Menschen gehört hat wie Сандей Адоладжа. Это один из лидеров харизматической церкви на Украине. Das ist einer der Führer der charismatischen Gemeinde in Ukraine. Когда я был в городе Киеве, я общался с одним из пресвитеров нашего братства. Als ich in Kiew war, habe ich mit einem der Bischöfe unserer Bruderschaft Gemeinschaft gehabt. Он мне рассказал такую историю. Dann hat mir solch eine Geschichte erzählt. Когда наша сестра als unsere Schwester свою умственно неполноценную дочь по причине не по причине там какого-то ереси она родилась умственно неполноценной hat sie ihre Tochter die geistig behindert war nicht aufgrund irgendeiner Irrlehre sondern einfach von Geburt aus an и она периодически проходит лечение в больнице для психически нездоровых людей. Dann geht sie oder begibt sich in periodische Behandlung für psychisch kranke Menschen im Krankenhaus. Когда очередной раз она привезла свою дочь на очередной курс, als sie zum wiederholten Mal zu solch einem wiederholten Kurs ihre Tochter gebracht hat. В приемном покое ее встречающий врач сказал ей такую фразу. Dann hat der Arzt, der sie dort empfangen hat, solch einen Satz gesprochen. Вы, наверное, тоже от Сандея. Ihr seid wahrscheinlich auch von Sandeo. Она говорит, почему? Sagt, warum? Говорит, да потому что таких, как вы, которую вы привезли. Sagt, denn solche wie Sie, welche Sie jetzt gebracht haben. У нас от Сандея очень-очень много. Haben wir von Sandeo sehr, sehr viel. Знаете, в чем правда? Wisst ihr, worin die Wahrheit liegt? Когда маленькому ребенку wenn dem kleinen Kind вы дадите нести то, что ему не по силам, ihr das zu tragen gibt, was gar nicht fähig ist zu tragen, вы его надорвете. Dann werdet ihr ihn entkräften. Когда то, что человеку не по силам, dann, wenn dem Menschen, was über seine Kraft hinausstreckt, а его наделяют этой силой, und man gibt ihm diese Kraft, и говорят, ты можешь управлять небесами, und sagt, du kannst den Himmel regieren, разгонять тучи, du kannst die Wolken исцелять всех больных, verscheuchen, du kannst alle Kranken heilen, исцелять всех больных, alle Kranken heilen, ты можешь наполнять деньгами свои карманы, du kannst deine Taschen mit Geld füllen, что делают люди, они пытаются это сделать. Was tun die Menschen? Sie versuchen das zu erfüllen. Но успеха нет. Aber es gibt keinen Erfolg. Они надрываются психологически. Sie überheben sich psychologisch и умственно. Und auch im Verstand. И этих фактов есть достаточно много. Und solcher Fakten reicht es genug. Бог никогда свое могущество Gott hat niemals seine Allmacht и свою власть und seine Macht не передавал nicht den Menschen gegeben и не передаст und wird es niemals tun навсегда человеку für immer also gibt es niemals für immer потому den Menschen что человек он перстный от земли и ему это просто не по силам weil der Mensch vergänglicher von der Erde ist und das ist über seiner oder liegt über seiner Macht über seiner Kraft в этом есть правда darin liegt diese Wahrheit что может делать человек was kann der Mensch tun он может освещать сердце er kann das Herz erleuchten и быть удостоенным права und kann das Recht sozusagen bekommen быть посланным на труд Божий gesandt werden auf das Werk Gottes и на время этого труда быть наделенным его властью und auf Zeit dieses Werkes auch mit seiner Macht erfüllt zu sein так бывает со всеми so kommt es mit allen кто видит видение wer eine Vision sieht кто пророчествует wer prophetische Reden hat кто молится за исцеление wer für Heilungen bietet инициатива исходит не от человека die Initiative ergeht nicht vom Menschen aus инициатива у всемогущего Бога die Initiative liegt bei dem allmächtigen Gott человек лишь только принимающая сторона der Mensch ist nur die Seite die das annimmt и если Бог не даст und wenn Gott nicht gibt он говорит у меня этого нет dann sagt habe ich das auch nicht а если Бог даст wenn Gott jedoch gibt то он подобно Петру и Иоанну скажут взгляни на меня dann ist ähnlich Petrus und Johannes welche sagen schaue auf mich расслабленному у красных ворот dem Gelähmten an dem roten Tor и скажут встань во имя Иисуса sagt steh auf im Namen Jesu и там когда проходит объяснение то Петр говорит слова und wenn dort die Erklärung gegeben wird dann sagt Petrus solche Worte не смотри как будто это мы сделали schaue nicht als ob wir es getan hätten не в наших полномочиях это nicht in unserer Vollmacht liegt нам, das нам людям это не по силам uns Menschen liegt es nicht и он говорит там такую фразу но вера которая от него hält aber dort so eine Aussprache der Glaube welcher von ihm kommt Она сделала, что он ходит. Sie hat es getan, dass gehen kann. В этом истина. Darin liegt auch die Wahrheit. И очень важно молодым людям и в целом христианам. Und sehr wichtig ist es für junge Menschen überhaupt für alle Christen. В это лукавое время. In dieser schweren Zeit. Читая Писание. Oder listigen Zeit, in dem man die Schrift liest. Правильно расставлять акцент. Richtig die Akzente zu setzen. Тогда не будет духовно больных людей. Dann wird es keine geistig kranke Menschen geben. И твое личное упование на Бога тебя не разочарует. Und deine persönliche Hoffnung auf Gott wird dich nicht enttäuschen. Preis sei dir, Jesus. Я искренне счастлив, когда встречаю пожилых седовласых людей. Ich bin aufrichtig froh oder glücklich, wenn ich alte, schon ergraute Menschen sehe. Которые понимали по-старому. Die nach dem Alten verstanden haben. Молились по-старому. Sie beteten nach der alten Weise. Получали ответы на молитвы. Bekamen Antworten auf ihre Gebete. И по настоящее время не разочарованы. Und zu der jetzigen Zeit sind sie nicht enttäuscht. А те, которые подхватили новое учение. Aber die neue Lehre aufgefangen haben. Кричат ура! Schreien, Hurra! Все в нашей власти. Alles liegt in unserer Macht. А через полгода пьяными лежат под забором. Und nach einem halben Jahr liegen sie besoffen oder betrunken neben dem Zaun. Или надорваны психологически и умственно попадают на прием к психиатру. Oder sind geistlich und seelisch so kaputt, dass sie zusammengebrochen, dass sie beim Psychiater gelandet Потому, sind. Что человек пытается взять то, что ему просто не по силам. Weil der Mensch das auf sich nehmen möchte, was ihn gar nicht oder was gar nicht in seiner Kraft liegt. И в этом есть большая опасность. Darin liegt eine große Gefahr. Я еще хочу несколько мест из Священного Писания вам привести, о которых я с вами говорил. Ich möchte euch noch einige Schriftstellen aus der Heiligen Schrift bringen, von denen ich gesagt habe. Читая текст, dass wenn man den Text liest, люди переворачивают его с ног на голову. Verändern die Menschen das von